Deutschlandfunk Soundcheck. Mit dem zweiten Teil von Losing My Religion und der Musik von R.E.M. Guten Abend. I am not the type of dog that could keep you waiting for no good reason. Run a carbon black test on my jaw, and you will find it's all been said before. I can swing my megaphone and long arm the rest, but it's easier and better to just beat it from the chest of desire. I could walk into this room and the way are enough to knock you down. The undertow so eindeutig Michael Stipe, der Sänger von R.E.M., mit einem Song mit dem Titel Hairshirt von der LP Green. Und Green ist natürlich die erste LP bei diesem großen Konzern, bei diesem großen japanischen Konzern gewesen. Und nicht, wie eben gesagt, Out of Time. Out of Time war dann die zweite, aber Green war die erste. Und noch eine Bemerkung zu dem Wechsel von dieser Schallplattenfirma IRS zu dem großen Konzern. Peter Buck meinte damals, wir wollten weg von diesem standardisierten Format einer Rockband, Bass, Gitarre, Schlagzeug und Gesang. Ich mag dieses Setup, aber es nahm etwas von dem Druck weg. Alles hatte einen Backup-Beat, alles hatte eine laute Gitarre. Deshalb dachten wir uns, bei einigen Songs die Instrumente auszutauschen, durchzutauschen. Mandoline und Akkordeon einzubauen. Der Drummer spielt Bass und Gitarre und ein paar andere Dinge, um das Spektrum zu vergrößern und die Songs offener zu gestalten. Und das taten sie mit Green und Out of Time ja dann durchaus. Und noch ein paar Worte zu dem Song, den wir nicht gehört haben. Nein, das war der Popsong 89 auf dieser LP, auf Green, denn zu diesem Song mit der Zeile Should we talk about the weather? Should we talk about the government? Hat einer der Bandmitglieder mal gesagt, das sei ein Kommunikationsangebot gewesen, in ironischem Sinne. Hast du gehört, der Präsident hielt gestern eine Rede? Ja, das Wetter war wirklich gut, die letzten Tage. Stammtischseligkeit, fast wie im richtigen Leben. Kommen wir zu der nächsten LP in R.E.M.'s Karriere. Und das war Automatic for the People. Drive ist der Song gewesen, der als Hit in die Radios gekommen war, selbst in die Hausfrauensender. Und von dieser LP bzw. von dieser CD ist es jetzt schon, hören wir drei Songs. Und der erste ist The Sidewinder Sleeps Tonight, R.E.M. We'll be right back. This Side Window Sleeps Tonight, noch einen Song von dieser CD, von der CD Automatic for the People, der heißt New Orleans Instrumental Number One. Instrumental Number One. Inzwischen hatten sie sich, was die Musik betraf, längst nicht mehr auf die eigene Band beschränkt. Mit Warren Zevon etwa spielten sie sogar schon 87 an LP ein, sangen mal hier, spielten dort oder arbeiteten jeder für sich als Produzent. Und Michael Stipe erzählte, es ist bezeichnend und möglicherweise ein Teil dessen, was R.E.M. zu einer großartigen Band macht. Niemand von uns ist ein musikalischer Dilettant. Was Mike Mills mal als Tunnelblick beschrieben hat, unterscheidet uns von jeder anderen Band auf der Welt. Die Band erweist uns so gute Dienste. Wir haben großartige Sachen am Laufen, aber sie lässt uns Bewegungsfreiheit, mit anderen Menschen zu arbeiten, die völlig anders darüber denken, wie Musik aufgenommen werden sollte. Ich hatte Raum, also immer noch Michael Stipe, mit den Golden Palominas zu arbeiten, mit Sid Straw, Vic Chesner zu produzieren oder die Chickasaw Mud Puppies. Als ich zum Beispiel mit den Chickasaw Mud Puppies gearbeitet habe, hörte ich mir die Songs an, bevor wir sie aufnahmen. Sofort dachte ich, das klingt wie T-Rex, das klingt wie Electric Warrior, deswegen wollte ich sie produzieren. Aber ich käme nie zu R.E.M. und forderte, das sollten wir so aufnehmen, wie Mark Bolan es gemacht hätte, um zu sehen, wie es klingt. Natürlich habe ich das jetzt in meinem Gedächtnis. Und wenn wir einen Song machen, setzen wir es vielleicht um. Es erweitert das Sichtfeld der Band. Es befähigt uns, zurückzukehren, um an R.E.M. interessiert zu sein. Noch einen Song von der CD Automatic for the People. Und der heißt Find the River. Me thoughts of flowers strew the ocean storm they bury me. I have got to leave to find my way. Watch the road and memorize the slide that passed before my eyes. Nothing is going my river's gold, need to leave, the water knows, we're closer now than light years to go. I have got to find the river, Bergamot, better run, run through my head and fall away. Leave the road and memorize this life that passed before my eyes. Yeah. Auch das war R.E.M. Ein Song von der CD Monster, 1994 erschienen, zwei Jahre nach Automatic for the People. Und der Song hieß Let Me In. Und wer dachte, dass R.E.M. mit Automatic for the People ihren Stil gefunden hätten, der irrte sich, denn dieses 1994er Album Monster war die Ruhe vor dem Sturm vielleicht. Monster war laut und schwer und aus der Hüfte massiver Rock, eigentlich eine Art Grunge, die Michael Stipe, Peter Buck, Bill Berry und Mike Mills da veranstalteten. Alle Songs so in diesem Stil wie den, den wir gerade hörten. Krachende Gitarren und wirklich sehr, sehr laut. Angefangen zu produzieren bei Daniel Lenoir in New Orleans, dann in Athens weitergemacht und dann endlich abgemischt und aufgenommen in Atlanta, Georgia, in Miami, Florida und in Los Angeles, Kalifornien. Das waren eine ganze Menge Städte und was denn herausgekommen ist, wie gesagt, das hat Michael Stipe mal als sein Rock'n'Roll Album bezeichnet, soweit ich mich erinnere. Monster. Und dieser Titel machte der CD alle Ehre. Dann erschien wieder ein paar Jahre später eine neue CD, die hieß New Adventures in Hi-Fi. Und warum sie New Adventures, also neue Abenteuer in Hi-Fi hieß, das werden wir gleich hören an den ersten Takten dieses Songs. Und der Song heißt How the West Was Won and Where It Got Us, R.E.M. Ja, wir versuchen es nochmal mit diesem CD-Rekorder. We'll be right back. How the West Was Won and Where It Got Us, R.E.M. von der CD New Adventures in Hi-Fi. Viel Elektronik auf dieser CD, die sich dann noch steigern sollte, die Elektronik, aber das hatte einen anderen Grund. Die Monster-Tournee nämlich schon wurde durch eine Krankheit Bill Berrys kurz nach Beginn für mehrere Monate unterbrochen. Barry, also der Schlagzeuger, hatte während eines Konzertes in Australien einen Schwächeanfall erlitten, dessen Ursache ein Blutgerinnsel im Gehirn war. Und im November 1997 gab der Schlagzeuger bekannt, dass er die Band verlasse. Anfang 1998 nahm Barrett Martin von den Screaming Trees seinen Stuhl ein. Aber die LP Up und auf der LP bzw. auf der CD von Up steht Thank You, denn diese CD Up, die nahm sie ohne Schlagzeuger auf und die hörte sich dann zum Beispiel so an. Opportunity. Airport Man R.E.M. von der CD ab. Bisher hatten sie jeden Song mit ihren vier Namen gekennzeichnet als Autoren. Schön alphabetisch, Barry, Buck, Mills, Stipe. Auch das eigentlich schon eine Seltenheit in diesem Geschäft, denn meist wurden die Songs bei anderen Bands oder so gut wie immer sind die Songs bei anderen Bands mit dem Namen gekennzeichnet, der sie auch tatsächlich geschrieben hat. Aber bei R.E.M. stand immer Barry, Buck, Mills, Stipe darunter. Das ist sehr sympathisch. Und dann waren es eben nur noch drei: Buck, Mills, Stipe, weil Bill Berry die Band verlassen hatte. Wir hören noch einen Song von der CD ab und der heißt Why Not Smile. The concrete broke your fall. To hear you speak of it, I'd have done anything. I would do anything. I feel like a cartoon brick wall. To hear you speak of it, been so sad, it makes me worry. Why Not Smile, R.E.M. mit einem weiteren Titel der vorletzten CD ab dieser CD ohne Schlagzeuger, weil Bill Berry die Band verlassen hatte. Inzwischen hatten sie sich auch angewöhnt, Texte beizulegen. Man hat immer gemunkelt, was singt Michael Stipe da eigentlich. Inzwischen lagen der CD also Texte bei und Michael Stipe hat zu seinem Gesang einmal gesagt, ich war immer der Meinung, dass der Klang meiner Stimme wichtiger sei als das, was ich singe. Es hat Zeiten gegeben, da haben mittelmäßige Worte unglaubliche Songs zerstört. Die Musik, der ich privat zuhöre oder die ich außerhalb von R.E.M. schreibe, hat nie einen Sänger nötig gehabt. Wenn man singen muss, singt man irgendwas. Das mochte ich noch nie. Ich möchte nicht immer Ideen oder Gedanken mit Musik verbinden. Soweit Michael Stipe. Ihr beeindruckender Standard an künstlerischer Integrität wurde vom Fachblatt Rolling Stone bewundernd registriert. Kommen die vier heutzutage in einen Club ihres Wohnortes, ihres ehemaligen Wohnortes Athens, Georgia, denn dort lebt keiner mehr. Aber kommen sie dorthin und schauen auf die Bühne, werden sie sich selbst sehen. Sie wuchsen auf mit Büchern, Bildern und Musik aus aller Welt. Und wie schrieb eine andere Zeitschrift Specs einmal über sie? Western culture type of driving cowboy drink and have fun with a little love in mind while making the world your place. Twing. Die Augen müssen flattern des Nachts von Athens, Georgia, meinetwegen bis zum Olymp. Vor ein paar Monaten erschien ihre bisher letzte CD, die heißt Reveal. Und aus dieser CD erst einmal ein Song, der heißt Beat the Drum. The sun reflected in the back of my eye. I knocked my head against the sky. The dragonflies are busy buzzing me. A seahorse says if we this is all I am, said. Beat the Drum von der letzten CD Reveal. Und so merkwürdig das klingen mag, manchmal haben sie einen Sound wie die Beach Boys mit ihren LPs aus den 60er Jahren, Mitte und Ende der 60er Jahre. Natürlich klingen sie nicht wie die Beach Boys, aber manchmal sind die Songs in solch gewisser Art und Weise so zusammengesetzt wie die Songs der Beach Boys damals. Noch einen Song von dieser letzten CD Reveal und der heißt Imitation of Life. That's who you are. So klingen sie also live, R.E.M. Zum Schluss ein Instrumental von Bill Berry komponiert nach dem Besuch in einem griechischen Restaurant in London, Underneath the Bunker. Das war's. Tschüss.